Fanboys. Mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Und mit dem Map. Ja, hallo. Hab ich vergessen. Ich hatte sogar diesen unglaublichen Drang, bei der Titelmelodie mitzubrrrn. Ja, habe ich immer. Ja. Ich frage mich eigentlich seit der ersten Folge, wo ich dabei bin, ob du das live einspielst oder und wir alles drauf ist, was wir mitsingen. Was nicht? Was mitsingen? Also wenn ich jetzt mitsingen würde, wäre das dann drauf auf dem... Das ist, seit ich mit dem Mischpult hier produziere, wäre das mit drauf, ja. Fanboys. Okay. Ja. Ja. Wie immer, herzlich willkommen beim äußerst seriösen Tech-Talk, die Fanboys, wie man gerade schon merkt. Jetzt Folge 151. 151. Ja. Genau. Ist ein Palindrom. Im klassischen Sinne. Oh, dann wären wir ja eigentlich schon, wo wir, ja. Genau. Ja. Und wir hatten doch schon mal was mit Palindrom. Ja, nee, aber das war nicht mathematische. Das war nicht palindromische Zahl, so. Palindromisch. Palindromedar. Ja. Gut, ich mach's kurz. Also, Bacardi 151 heißt so, weil er nämlich Alcohol Proof Level von 151 hat. Und das ist wieder so ein typisches Maß, was es nur in UK und in Amerika gab. Ja, ist es nicht so, dass irgendwie 100% Alcohol ist Proof 200 oder irgend sowas? Ja, schauen wir mal. Ja, könnte Proof sein. 200 Proof. Ich habe nur letztens eine Mythbusters-Folge über Schwarzbrennen gesehen. Deswegen weiß ich das, glaube ich. Oder deswegen weiß ich so ein bisschen was. Naja. Aber 150 Proof ist auf jeden Fall schon ein Haufen Stoff. 75,5 Umdrehungen. Ja. Um mal deutsche Maßeinheiten zu nehmen. Ja, wobei, also Umdrehungen, das hat irgendwann mein Großvater gesagt, glaube ich. Ja? Ja. Ach, ich höre das so aus Berliner Gegenden öfter mal. Berliner Gegenden, so. Also, du weißt schon, diese Podcasts, die da so in dieser Ebene, die sagen das gerne mit Umdrehungen auch. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Feigling. Willst du jetzt hier den Podcast? Die Vorlage lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ich breche jetzt hier keinen Podcast-Streit vom Zaun. Ja, gut. Damit haben wir auch die Zahl hinreichend eingeführt und kommen dann auch gleich zur aktuellen Berichterstattung. Nämlich jetzt erstmal in der Eigenschau, nämlich Marcel war bei einem anderen Podcast. Nämlich beim befreundeten Insert Moin. Genau, und weil der eigentlich dauernd Jubiläum hat, habe ich ihm dann auch reingesemmelt, dass wir die 150. hatten. Und er hat nicht gratuliert. Nee, hat er nicht. Ja. Sauerei. Doch, geh nicht mehr hin. Ja. Es wird wahrscheinlich bald die 1000. irgendwie sein. Also zumindest, wenn ich hier 924 sehe, ist die Folge mit dir. Dann überlegen wir uns das mal. Und ich war nur in 3 Folgen von den 924. Ja. Das ist schon unglaublich, was sie da machen. Aber sie sind ja mittlerweile zu dritt, glaube ich. Ja. Also kein Team ist, glaube ich, 3. Sonst ist es ja auch nicht wirklich zu schaffen. Und ganz lustig, weil 2 Folgen bevor ich kam, hieß die Folge Dream. Ja. Und meine Folge heißt Two Dreams. Mhm. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja. Bei dem Podcast. Ja, also ich habe über die Spieleentwicklung von Two Dreams gesprochen und auch ein bisschen über Unity. Wen das interessiert, der möge einfach mal rüberhören. Ach, und du hast das Vortragsvideo jetzt auch mal verbloggert. Genau, ich habe hier in München gibt es einmal im Monat ein Game Design Dojo, wo irgendjemand berichtet darüber, über sein Spiel. Und da war ich und musste dann auch spontan einen Vortrag auf Englisch halten. Mhm. Deswegen ist das alles ein bisschen holprig geworden. Aber ist vielleicht auch ganz interessant, bei Super Level sage ich teilweise ähnliche Dinge, teilweise noch Ergänzendes. Ja, aber wer sich diesen tollen Videovortrag angucken will, den du aufgenommen hast, genau. Den der Onkel Map mit seinem iPhone aufgenommen hat. Vielen Dank. Den kann man jetzt auch gucken auf YouTube. Genau, der ist da auch verlinkt. Tja. Und ansonsten lohnt sich das sowieso, mal bei Insert Moin reinzuhören. Ja. Ja, und Manu von Insert Moin hat jetzt auch ein neues Geschäftsmodell, würde ich jetzt nicht sagen. entdeckt, worüber du schon mal berichtet hattest. Ich glaube sogar, ich habe ihn so drauf hingestoßen, mhm, ein bisschen, weil irgendein anderer Podcaster hat irgendwie gemeint hier, das wäre ja alles schwierig zu finanzieren und Kickstarter wäre ja irgendwie, da würden alle immer vergessen, dass man ja auch Steuern zahlen muss und dass es irgendwie, dass das irgendwie so ongoing halt ein Problem ist. Und den hatte ich halt darauf hingewiesen, hey, vielleicht ist ja Patreon was für euch. Weil ich auf der XOXO letztes Jahr irgendwie Jack Conti im Patreon vorstellen habe sehen in einem Vortrag und ich das für ein ganz gutes Konzept hielt und offensichtlich ist es jetzt so ein bisschen auch nach Deutschland geschwappt. Mhm. Und Manu hat es auch gesehen und ich glaube da. Genau, Patreon ist nicht Flatter, aber verwandt. Ja, Patreon ist so eine Mischung Bastard aus Flatter und Kickstarter eigentlich. Genau. Ja. Kleiner Bastard. Genau. Also man kann und sich bietet halt sich einfach für eine bestimmte Art von Sachen besonders an. Genau. Also mittlerweile kann man sich auch monatlich irgendwie da aufstellen und sagen, ich mache XY und gib mir doch im Monat Betrag Z. Mhm. Ich muss jetzt gerade das Alphabet weiterzählen im Kopf, deswegen hat es gedauert. Am Anfang war es so, dass man eben sagen konnte, ich mache irgendwie zum Beispiel Podcasts und gebe mir doch pro Folge irgendwie Betrag Z. So. Genau. Mittlerweile gibt es auch monatlich, weicht das Konzept so ein bisschen auf, aber ist auch okay, finde ich. Aber an sich ist es halt irgendwie so was, ein ongoing commitment, wie man ja so auf Neudeutsch gerne sagt. Im Vergleich zu Kickstarter, wo du eben so einmal investierst und dann. Wobei, da gibt es ja auch Abos, kriegst. Aber es ist eben so dieses, du sagst erstmal, wie viel du ungefähr brauchst, um das zu produzieren, und dann fängst du an zu produzieren. Bei Flatter ist ja sozusagen andersrum, du machst was und wirst dann dafür belohnt. Wobei ich bei Patreon auch öfter sehe, dass es halt irgendwie so Leute gibt, die sowieso schon was produzieren und halt irgendwie sehen, dass jetzt zum Beispiel auf YouTube nicht mehr, dass auf YouTube ihre Einnahmen, ihre Werbeeinnahmen zurückgehen, aufgrund dessen, wie halt YouTube funktioniert und auch neuerdings funktioniert und sich dann sagen so, hier, ich stelle es jetzt auch mal bei Patreon rein und wenn ihr mir was geben wollt für meine Lieder oder Musikvideos oder irgendwie Game-Journalism-Gedöns, dann könnt ihr hier klicken und die das quasi auch so ein bisschen als Flatter benutzen, gar nicht so sehr als Vorfinanzierung, sondern wirklich als Tip-Jar. Ja, das Schöne ist halt, dass du ungefähr weißt, wie viel du kriegen wirst für ein Produkt oder einen Monat, den du an für eine Ausgabe daran arbeitest und dann kannst du auch ungefähr gucken, wie viel Aufwand kann ich da reinstecken. Ja. Deswegen, das macht es ganz schön transparent. Was machst du denn da, Dom? Das ist gar keine Absicht. Ich versuch nur, den Chat in der Mixed-App aufzumachen und ich finde dich nicht und uns auch in der Zeit gar nicht aufzuspielen. Ich bin einfach inkompetent. Also, weil wir auch nicht befreundet sind. Ja, so, sonst wäre das ja ganz einfach alles. Ja doch, auf Facebook. Ich habe mich jetzt mit Facebook eingeloggt, ganz privacy-frei. Tja. Jetzt ist Safari abgestürzt. Sehr gut, sehr gut. Also es macht es ganz schön transparent. Wie viel habe ich denn zur Verfügung? Wie viel habe ich das für Budget? Und das ist ja auch was viele Kickstarter-Leute immer dann böse überrascht, wenn sie dann irgend so eine Hausnummer nennen und dann fängt das Projekt an und merken sie, das ist alles nicht realistisch. Das ist bei diesen kleineren Einheiten. Ich mache jetzt pro Video, kriege ich $100. Dann weiß ich, wie viel ich da reinstecken kann in Zeit. Ja. Ja. Eine schöne Sache. Scheint also auch kein Problem zu sein, sich da als Deutscher anzumelden? Nee, das funktioniert also über PayPal und Gedöns. Mhm. Also da kann man mittlerweile ganz gut interfacen. Vielleicht sollten wir auch ein Fanboys-Patreon anlegen, sicherheitshalber. Ja, und vergesst die Steuern nicht. Also eigentlich muss ich fast sagen, ist das vielleicht ein Problem von diesen Portalen, dass der Wert nicht dasteht. Wie viel eigentlich erstmal davon weggeht von dem Geld. So grob gesagt. Ist halt auch schwierig, ja. Was bleibt denn da überhaupt hängen? Ja, aber so die spielen ja sehr damit, mit dieser psychologischen Komponente. Ich will was geben, das ist freiwillig und so. Und dann ist gar nicht so schlecht, wenn du ungefähr im Kopf hast, wie viel bleibt denn eigentlich dann übrig? Ja. Wie viel gebe ich denn wirklich? Ja, ja. Da ist was dran. Jung. Nun ja, Patreon sei an der Stelle auch empfohlen. Mittlerweile gibt es auch sehr viel schönen Content, den man da unterstützen kann. Ich habe auch ein paar Sachen wieder gefunden, die ich schon kannte, so als Projekt. Ja. Ich erinnere mich noch dran, als es irgendwie 6 oder 7 Leute insgesamt waren und 2 davon waren Jack Conti und seine Frau oder Lebensgefährtin oder wie auch immer. Es ist mittlerweile sehr viel größer geworden und scheint gut zu funktionieren. Schön. Dann kommen wir zu den iOS-Nachrichten. Nämlich, es gibt jetzt ja bald dieses neue iOS mit dem 7.1. Und da gibt es dann wohl auch neue Funktionen. Und die liegen jetzt auch schon fleißig ins Netz, weil irgendwelche Leute die vertwittern, unter anderem auch die Auto-Integration. Ja, die ja zur WWDC angekündigt wurde, aber noch nicht da war. Aber und jetzt gibt es wohl ein paar Screenshots zumindest, wie das dann so aussehen könnte. Ja. Oder also wird. Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen unspektakulär auch, weil es ist halt im Wesentlichen Apple Maps. Ja. So, und eine Safety Warning, dass man doch bitte auf die Straße gucken soll und sich an Verkehrsregeln halten muss. Diese Mandatory Safety Warnings, ja. Das ist auch scheiße. An sich ist die Integration halt so gedacht, dass du Apple Maps benutzen willst, wenn du das denn kannst, wenn du Apple Maps benutzen kannst, wenn du das dann willst. Mhm. Und dass du auch Text-Messages schreiben kannst, via iMessage. Mhm. Und dass du halt irgendwie auch Musik und telefonieren und so irgendwie alles da, das läuft dann aber nicht auf einem iPhone, sondern das ist eingebaut oder wie? Na, also die Idee ist tatsächlich, dass du dein iPhone, also dass du den Bildschirm, den du im Auto hast, für dein Navigationsgedöns, Bordcomputer-Dingsi vom iPhone übernehmen lassen kannst. Das ist quasi so AirPlay für Autobildschirme so im Prinzip. Und da gibt es halt so eine spezielle Ansicht, die du da drauf airplayen kannst sozusagen. Ja, und die aber auch wohl interaktiv ist, also wenn es ein Touchscreen ist. Ja. Wenn es kein Touchscreen ist, die Frage, wie man es dann steuert, ob es da auch Specs dafür gibt. Ich weiß es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich so via Lenkrad und Gedöns. Bitte lenken Sie jetzt links. Nein, es gibt ja schon Lenkräder mit Knöpfen dran. Ja. Bin ja mal gespannt, wer da wirklich mit einem Produkt irgendwann kommt, und die Autoindustrie ist ja relativ träge. Alles, was ich davor so an Integration gesehen habe, immer so nur diese iPod-Geschichte, war alles eine totale Katastrophe. Also scheint vom Markt her ein bisschen US-zentrisch zu sein. Also wenn du so liest, was hier irgendwie angekündigt ist oder wer angeblich mit an Bord ist, dann ist es halt irgendwie so Honda, Nissan, Chevy, Kia, Volvo, Acura und Mercedes. Mhm. Also das ist hier dann zumindest mal eine Ansage. Ja. Also was mir so aufgefallen ist bei Maps, was ich nicht, oder worüber ich jetzt mich mittlerweile nach ein paar Jahren ärgere, ist eigentlich so dieses Eingabefeld, wenn ich was suche, dass es nicht aufgesplittet ist in Stadt, Straße, was weiß ich. Weil ich habe halt oft, ich will in München suchen und dann will ich die Straße suchen und noch eine andere Straße, und ich habe immer diesen riesenlangen String oben, wo ich nicht gut durchscrollen kann und muss dann irgendeinen Teil davon löschen und fummel mich dann da so durch. Das fände ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, wenn die das ein bisschen mehr splitten würden. Ich bin immer noch derbe enttäuscht, wie so überhaupt diese Suche trifft. Ja. Also wenn du Straße mit und ohne Leerzeichen zum Beispiel in Deutschland, du findest die Straße nicht. Ja. Mhm. Straße mit STR oder ausgeschrieben, teilweise findet er die Straße nicht. Oder er findet was in Honolulu anstatt was in meiner Nähe. Und ich habe auf dem Desktop sogar wirklich so keine Suchergebnisse. Ja. Einen Straßennamen, ja, den es so bestimmt irgendwo gibt, wenn schon nicht hier. Keine Suchergebnisse. Also es ist ein Trauerspiel. Und lustigerweise ist es bei Google Maps auch nicht wesentlich besser, nur anders schlecht. So. Yep. Also da finde ich manchmal so Sachen, die ich da nicht finde und umgekehrt, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es einen klaren Gewinner gibt. Also ich hüpfe immer in Google Maps auf meinem Phone erst. Aber das liegt auch daran, dass halt die Lokalitätendaten halt wirklich nicht abgedatet wurden, großartig bei Apple Maps. Da hast du echt noch wirklich so gestandene Kneipen und Restaurants, die da einfach nicht auftauchen. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Der einzige Punkt, warum ich im Regelfall zuerst Google Maps aufmache, ist, weil da die Nahverkehrsintegration besser ist. Mhm. Ja. Also die können halt irgendwie auch Busse und Straßenbahnen und so. Don't get me fucking started. Ich habe in Apple Maps kannst du ja auch auf diese Verkehrsintegration, was denn in die Apps hüpft, gehen. Keine einzige der Apps, die ich hier so habe, so Nexta und MVV und was auch immer, übernimmt sinnvoll diese Daten und zeigt mir dann auch was an. Ja, also das startet, ja, die App startet, soweit kommt noch alles klar. Aber dass mir dann in der App das angezeigt wird, was ich gerade schon eingegeben habe? Nö, ich darf es in der App nochmal eingeben meistens. Und das ist so, eigentlich ist die Idee ja simpel und dass es halt in die Apps geht, okay, da muss ich ja die App auswählen, mein Gott, aber sowas wie Nexter ist ja eigentlich gut. Und trotzdem tut das, es hat so oft nicht getan, ich probiere es schon gar nicht mehr aus. Vielleicht geht es inzwischen. Das Absurde ist auch, dass Google Maps teilweise bessere Verbindungsvorschläge macht als Fahrinfo zum Beispiel. Also so, nicht nur teilweise. Die BVG-App, so gut sie ja theoretisch ist, ja, manchmal schickt sie dich irgendwie zur nächsten S-Bahn einen Kilometer laufen, wenn da irgendwie auch eine U-Bahn-Verbindung irgendwie 300 Meter entfernt ist. So, und das kriegt Google da an der Stelle auch besser hin. Das hatte ich letztens auch. Genauso die Geschichte, dass wirklich dann die Google-Daten besser waren als die von der App, von dem Netzbetreiber dieses Netzes, über das ich gerade fahren wollte. Tja. Ja, bei der Fahrinfo bin ich auch immer wieder erstaunt. Manchmal funktioniert die super und ein anderes Mal zeigt der Ergebnisse. Da denke ich mir, nee, hier fährt der Bus jetzt gerade nicht. Mhm. Auch wenn du mir das 5-mal sagst. Mhm. Also verstehe ich nicht ganz. Aber in Sachen Suche finde ich am amüsantesten eigentlich noch das Developer-Portal von Apple. Das Forum, Developer-Forum. Da habe ich letztens irgendeinen Klassennamen gesucht, der war relativ lang. UI, blabli blub, View Controller, Protocol, blab. Und dann kam als kein Suchergebnis und meinten sie Juicy. ja, das ist irgendwie. Nein, ich meinte nicht Juicy. Mhm. Ja. Ja, nee, ich habe letztens nur Game Center Sample Code gesucht und. war mir dann kurz nicht sicher, funktioniert die Suche nicht oder gibt es einfach keinen Sample Code? Ich kann dir was, geben. Nee, lass unter mal. Unter der Hand. Oh, diese Lebensjahre, die mich dieses Game Center gekostet hat. Ja. Ich will Reimbursement. Kann ich da auch eine Class Action Suit so Richtung Apple schießen? Ja. Holy shit. Das setzen wir uns dann zur Ruhe. Ja. Ja, ja, ja. Insofern wird es sicher wunderbar funktionieren mit Auto-Integration. Oh, ja. Das ist auch nett. Ja, ja. Hier läuft irgendwas. Ja, ja, nicht. Das ist normal. Also, weil der Mixler noch, der abgestürzt ist jetzt. Nein, wenn du im Safari was spielst, dann kommt es. Also, wir sehen auf Doms Telefon gerade nicht, weil das ist Radio, eine Anzeige von Audio Controls ohne eine Überschrift. Ohne Überschrift, ohne eine Zeitangabe. Genau. Also, es sieht wirklich und aus, als wäre es halt so, dass Interface, du kriegst, wenn du mit Safari was streamst und das im Hintergrund laufen lässt. Aber die UI sieht so aus, als wäre sie gerade aus dem Debugger gefallen. Mhm. So. Ja, aber that's Apple. Aber in 7.1 ist vielleicht alles viel besser. Na, alles viel besser. Ja. Anders schlecht. Auch ohne Auto. Genau, brumm, brumm. Nintendo. Darauf habe ich gewartet. Strategischer Platz für Lacher. Ja, Nintendo hat jetzt vor kurzem Quartalszahlen irgendwie mal wieder veröffentlicht. Und statt der projizierten Gewinn mussten sie tatsächlich einen Verlust melden. Hatten dann irgendwie auch so. Haben in dem Zuge dann ein bisschen auch diskutiert, was könnte man denn machen und woran liegt's denn? Und also unter anderem meinen sie, dass viele Leute gar nicht mitbekommen haben, dass sie eine neue Konsole gemacht haben, weil sie denken, Wii U und Wii wäre das Gleiche. So. Und dieses Anzeigetablett wäre irgendwie nur ein Peripheral, also ein Zubehör für die Wii. Kann sein, ja. Mag sein. Mag sein. Bestimmt nicht das Kernproblem von der Wii U, aber durchaus eins. Und auch interessanterweise, sie haben auch immer den Namen stark verändert, gell? Also so NES, gut, Super NES war zumindest Super davor. Ja. Dann GameCube, N64, GameCube, also es war immer so ein ganz anderes Ding. Ja. Und Wii U, das könnte auch stimmen, das könnte sein. Ja. Und die Zielgruppe vor allem auch ist da nicht so drin, dass das, habe ich ja schon. Wo kriegt man das Gamepad her? Das eh keiner will. Ja, und im Zuge dessen hatten sie dann tatsächlich auch erwähnt, dass es ja schon so ist, dass diese Smart-Geräte doch so ein bisschen den Markt von hinten überholen. Aber dass es ja nicht so einfach wäre, jetzt einfach Mario für Smartphones rauszubringen. Oh. Also, dass das nicht die Lösung wäre. Einfach, also Ja. Wie kompliziert das jetzt wäre? Das wäre nicht die Lösung für die finanziellen Probleme von Nintendo. Aber ich finde es an der Stelle interessant, dass Nintendo tatsächlich da auch schon dieses ewige Jammer von bringt doch mal Mario auf iOS raus. Wahrnimmt und sogar irgendwie validiert sozusagen hier, uns geht's jetzt bald so schlecht, dass wir unsere IP verkaufen oder lizenzieren müssen sozusagen, sodass wir so den Sega machen. Ja, wobei sich die 3DS ja immer noch verkaufen wie geschnitten Brot. So. Ja, hilft halt nichts. So, wenn der Rest sich nicht verkauft. Ja, das stimmt. Aber und im Zuge dessen gibt es jetzt ganz frisch seit heute irgendwie das Gerücht, dass sie jetzt an einer neuen Konsole, einem neuen Handheld schon wieder arbeiten. Codename Fusion. Und Fusion DS und Fusion, wie heißt das andere? Terminal. Ich habe das gelesen, ich habe nicht verstanden. Was ist da gemeint? Sind es zwei Konsolen? Ist es eine? Ja, es ist eine Konsole und ein Mobile. Also ein Handheld und ein Gerät zum Zuhause hinstellen. Ach so wie die Wii U, nur dass es zwei getrennte Dinger sind, die man auch noch zusammen fusionieren kann, weil das ist ja wieder innovativ. Ja, genau. Und also die Hardware-Specs, die da total gerüchtehalber irgendwie ins Internet, von denen man auch wahrscheinlich nicht so viel halten muss. Für das sind sie aber höchstgradig detailliert. Ja, aber die sehen auch ganz gut aus. So. Also wird irgendwie so ein 64-Bit-Arm verbaut und also zumindest für den mobilen Part und das ist irgendwie alles drin, was man so haben will. Und auch der Standalone sieht auch ganz gut aus. Und natürlich ein Thumbprint Security Scanner with Pulse Sensing Feedback. Ja. NFC-Reader. Mhm. Ist alles drin. Wir haben wieder alles drin und keine Ahnung, was wir damit machen können. Sogar Stereokamera, ein Megapixel. Oh. Zwei motorisierte Circle Pads mit Haptic Feedback. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, was ich von dieser Liste halten soll, aber interessant, dass da jetzt irgendwie schon die Next Gen, nachdem die Wii U ja nicht so wirklich Next Gen ist, quasi so jetzt eine Next-Gen-Konsole von Nintendo tatsächlich. Jetzt übertreib's mal nicht so. Also wenn die DS-Specs richtig sind, dann ist es 960x640 von der Auflösung. Das ist eher so. Nee, für ein Handheld. Da geht schon mehr. Ja, hast aber du. Aber zwei wenigstens. Die Vita hat irgendwie auch nicht mehr. Echt nicht? Nee. Okay. Jetzt. Ich verwechsel gerade die Auflösungen. Ich verstehe. Okay. Das geht sich ja doch aus. Das wäre ja sogar, das wäre so mit keine Pixel sehen, wenn es klein genug ist. Ja. Hui. Mhm. Hui. Aber zwei davon. Aber die machen doch da wieder ein Interface drauf. Ich glaub, wenn die kein Interface drauf machen würden, dann wäre es schön. Ja. Ich glaube da sowieso nicht dran, weil die Specs sind schon sehr, sehr wunschlistig. Aber naja. Vielleicht ist es auch jemand, der das so leakt, damit Nintendo mal was Scheiß macht. Vielleicht. Wo wir schon bei absurden Rumors sind, es ist jetzt auch mal wieder, was heißt mal wieder, es ist ja die ganze Zeit schon im Gespräch, aber es scheint sich jetzt tatsächlich zu konkretisieren, zumindest wird das herbeigeredet, dass Apple irgendwie jetzt auch Phablets bauen soll. Phablets kommt nicht von Fett, sondern von Phone und Tablet. Also so diese Zwischengröße zwischen Telefon und Tablet. Telefon und iPad Mini oder Telefon und iPad Air? Telefon und iPad Mini in dem Fall sogar. Also es geht um 4,7 und 5,7 Inch Displays. Wurde dann so wirklich jeden Inch quasi abdeckst mit irgendeinem Gerät. Schon fast. Weil, wie groß ist iPad Mini? 9 Inch, oder? Ich weiß es 8, gar nicht irgendwas, genau. Glaube ich. 8,9 oder so, ja. Weil dann hast du irgendwie, da bräuchte es noch ein 7-Inch-Gerät und dann hast du irgendwie alles. Aber, ja. Also ich glaube da nicht so dran. Ich weiß nicht, also. Nee, ich glaube wirklich eher, also in dem Kontext glaube ich, eher an das übergroße iPad. Das übergroße iPad. Ja. Also vielleicht glaube ich auch noch nicht dran, weil ich so ein Gerät nicht haben will oder weil ich nicht will, dass es so ein Gerät gibt. Weil dann irgendwie doch so die Auflösung endgültig. Ich will nicht für so ein Gerät entwickeln, sagen wir mal so. Ja, genau, das ist das Problem. Nee. Ich hab die so Geräte im Betrieb gesehen, mehrfach. Ich finde es sehr albern. Ja. Also telefonieren will man damit auf jeden Fall nicht. Das sieht so Sidephoning aus. Ja, wobei, wenn ich ehrlich bin, telefonieren tue ich sowieso im Headset. Also ja, wenn ich dann so eine Tasche dabei hätte, wäre es mir auch wieder egal. Aber ich finde den Unterschied eher albern. Ich würde auch vom iPad telefonieren. Weil ich telefoniere nicht oft. Nun ja. Crazy Rumors. Crazy Rumors. Und dann sehe ich auf unserer Agenda Crazy Quatsch, wollte ich jetzt beinahe sagen. Candy Crush Saga. Und zwar geht es gar nicht ums Spiel, sondern es geht um den Patentstreit, der sich da anschließt, würde ich mal vermuten. Ja, es geht darum, dass Candy Crush Saga jetzt böse ist. Jetzt. Ich hab's nie gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Naja, das ist halt irgendwie so der Free-to-Play-Titel schlechthin. Ja, aber so wie ihr drüber geredet habt, klang das nicht böse. Ich fand's relativ in Ordnung. Also hat ein paar Purchases, die fies sind, aber die anderen sind halt so Level freikaufen und es ging. Ja, also es nutzt die Free-to-Play-Mechanik sehr effizient aus, was ich halt irgendwie so an sich schon schwierig finde. Ja, aber jetzt nicht. Also man wird nicht irgendwo reingezwungen und man wird auch nicht verarscht. So, das ist so mein Ding. Dass jetzt das Geld hauptsächlich dahin fließt, finde ich jetzt auch nicht dolle, aber ja, mehr persönlichen Unmut kann ich da bei Candy Crush eigentlich, konnte ich bisher nicht. Contest. Ja, genau. Jetzt kann ich mich aber über Candy Crush Saga aufregen, weil ja. Sie vergessen haben, Crush als Trademark zu registrieren. Ja, finde ich auch doof. Nee, sie haben Candy und Saga tatsächlich als Trademark angemeldet beim USPTO. Patent Office, ja. Oder ist es USPO? Ich weiß gar nicht. Egal. Auf jeden Fall haben sie die Patente angemeldet und haben jetzt auch schon irgendwie Banner Saga wohl irgendwie gedroht mit Klage oder Verklagen schon. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist da gerade großes Brouhaha, dass jetzt irgendwie Candy und Saga jetzt getrademarkt sind und dass da tatsächlich bei dir geht gleich Pornhub auf. Ja, ich habe bloß den Link von Dom geklickt. Wie? Nee, das ja. ist... Nun ja. So effizient sind die. Aber zurück zu Candy Crush. Ja. Ich weiß, ich kann diese Aufregung nachvollziehen. Auf der anderen Seite geht bei mir halt dann irgendwie auch dieser konträre Reflex an, zu sagen, aber es muss doch mal auch jemand was gegen diese fiesen Abzocker-Apps machen, die sich wirklich auf diese Namen draufsetzen, absichtlich. Ja. Oder dann so Sachen siehst wie Minion-Gedöns, das dann irgendwie in den Top 10 ist im App Store, mit irgendwelchen schlecht freigestellten, geklauten Minions in der Jump'n'Run-Engine, die ein irres Geld einfach nur mit dem Namen da verdienen und dann nur ein Scheißspiel verkaufen und irgendwie allen schaden. Ja, aber das ist halt wieder das ist halt wieder unwirksame Mittel auf was drauf oder ja, mit ganz anderen Mitteln was versuchen, was du damit nicht erreichen kannst und irgendwie andere Leute bestrafen. Für mich ist es wie diese blöden Pop-Ups, deine App will die Location jetzt wissen. Die mir immer noch nichts bringen. Also, das Problem ist doch nicht, dass die falschen Wörter gebraucht werden, sondern dass Apple sich schlicht und einfach nicht drum kümmert, um diese Plagiats-Apps, weil du kannst dann nennst du es halt nicht Saga, sondern Gaga und schon fällst du trotzdem drauf rein. Ja, aber also, was wäre jetzt, also wenn ich jetzt am konkreten Beispiel überlege und ich an sich fände ich es ja auch scheiße und so, ja. Aber so, ich versuche gerade wirklich konstruktiv da beide Seiten zu sehen und wenn ich jetzt sage, ich so, ich mache jetzt Candy Crush Saga und im App Store taucht irgendwie Brandy Brush Faga auf, so oder, ja. oder wie auch immer, oder Liga, ja, so, was bleibt mir denn als Option überhaupt? So Apple enforced nichts, Apple kann ja auch nichts enforcen. Wäre das die Wortmarke so? Candy Crush Saga zu schützen. Weil das kann ich verstehen. Die drei Wörter in Kombination, die lösen was aus. Und wenn irgendwas ganz genauso klingt, dann kann man da auch mit der Wortmarke Candy Crush Saga. Gut, aber dann macht ihr halt Candy Rally Saga. Ja. Okay. Ja. Ja. So, dann hast du auch wieder das gleiche Problem. Und also worüber diskutieren wir einfach eigentlich? Wir diskutieren darüber, dass die Leute zu doof sind, den Unterschied zu checken. Und das anhand eines Titels, der sein Geld damit macht, dass die Leute zu doof sind und für das Premium was ausgeben. Ja. Also das ist doch... Puh. Ja, weiß das, nicht. Ja, ja. Also ich glaube, vielleicht braucht diese Art des Geschäftsmodells auch gar keinen Advokate, keinen Anwalt sozusagen. Aber die Frage ist, also ich wenn jetzt da irgendwas mit Carcassonne auftauchen würde im App Store, dann würden wir auch gucken, dass sowas passiert. Also so an sich was schützen lassen, ich finde es nicht problematisch, ja. Sondern Saga ist einfach viel zu generisch und Candy ist auch viel zu generisch. Mhm. Ja, also Candy, wenn diese Candy Crush Saga so. Also das Problem ist eigentlich eher das US Patent Office an der Stelle. Im Moment. Die sollten schon strikter sein, ja. Ja. Ja. Es gibt da schon jede Menge, wenn man das sucht. Ja. Man glaubt es ja gar nicht. Und also ich finde halt irgendwie auch, dass Apple da so ein bisschen gucken sollte. Ja, also auch aus dem eigenen Interesse heraus, zumindest in den Charts, solche Apps, die ganz klar halt irgendwie IP verletzen, irgendwie rausfiltern. Ja. Können ja eine eigene Kategorie machen. Schlechte Nachahmer. Ja. Candy Trash. Ja, das Problem ist ja auch, dass diese Sachen meistens überhaupt nicht das bieten, was du erwartest. Eben. Du kriegst eine App, die irgendeinen anderen Scheiß. Da gibt es genügend App Store Rules, gegen die verstoßen eigentlich. Ja, aber das ist halt das Problem, dass du meistens mit so einem legalistischen Gedanken da ganz schwer rankommst, weil im Grunde ist es gesunder Menschenverstand, du hörst den Namen und du siehst dann das Produkt und musst es eigentlich am Einzelfall beurteilen. Hm. Ist das okay oder ist das scheiße? Wir wollen ein App Store Review. Ja. Who reviews the reviewers? Mhm. Nun ja, aber an sich Candy Crush. Es gibt jetzt auf jeden Fall einen Candy Jam. Candy Jam Saga. Candy Jam Saga, wo lauter Candy und Saga Spiele. Ja, das finde ich eine lustige Idee zumindest. Ja. Und das Allerwitzigste finde ich, dass ich bis heute nicht wusste, dass Candy Crush Saga heißt. Ich dachte immer, das Spiel heißt Candy Crush. Stimmt, ja. Und dann sich Saga schützen zu lassen. Herrje. Ja. Aber kommen wir doch zu den angenehmeren Seiten. Die angenehmeren Seiten ist, wir haben einen Pro-Tipp im Programm. Ja. Ein Pro-Tipp? Ja, weil ich habe mich ja, wie iOS 7 rauskam, darüber beschwert, dass iOS 7 jetzt mir nicht mehr in den Korrekturvorschlägen von dem Wort, das ich getippt habe, mir anzeigt das Wort, das ich mal getippt habe, wenn es mich auto ersetzt hat. Also ich tippe irgendwas, dann mache ich Leerzeichen, um es fertig zu machen und nehme automatisch den Autocomplete-Vorschlag von iOS 7 an. Mhm. Will ich aber oft nicht und dann habe ich ja davor schon das Richtige getippt. So. Mhm. Und früher konnte man da, also vor iOS 7 kam man da ran, indem man das Ding ausgewählt hat und dann ersetzen gedrückt hat. Was eh schon schwierig ist, weil dadurch, dass er es ja ersetzt hat, dass es das System ersetzt hat, denkt das System ja, es ist richtig. Also ist schon allein das Ersetzen auf der zweiten Seite, also von den Auswahlgeschichten, nur wenn es unterringelt ist, ist Ersetzen gleich eins der ersten Punkte. Und man musste, aber da war der erste Vorschlag früher das, was ich getippt habe. Das ist nicht mehr so und darüber habe ich mich beschwert. Und jetzt letztens in einem Gespräch habe ich mich mal wieder darüber aufgeregt, weil ich nicht rankam. Und dann hat mir jemand gezeigt, wie das in iOS 7 auch geht. Nämlich man tipselt, dann geht man weiter mit Leer oder mit Punkt, je nachdem, wie man halt den Autocomplete dann aus Versehen bestätigt. Und dann drückt man einmal auf Löschen. Ja. Dann kommt so eine Bubble, die einem sein eigen getipptes Wort nochmal anbietet und da kann man dann draufdrücken. Ah. Okay, ja, also ja, wusste ich. Aber das sind immer so Benutzungspattern, die einfach so unterschiedlich sind. Ich hatte das nie, weil ich will das ja das Leerzeichen. Ich will das Leerzeichen nicht löschen. Wieso denn das? Ja? Ja. Ich will das Wort ändern. Deswegen war ich immer mit dem Finger auf dem Wort. Okay, interessant. Ja, also hätte sich jetzt mir überhaupt gar nicht, also ich benutze das da immer schon so. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass man das nicht weiß. So, ja. Weil, ja klar. Also ich finde es immer noch erstaunlich, wie kaputt eigentlich dieses System ist, Auto zu ersetzen und nicht, und man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Das größte Problem, das ich tatsächlich damit habe, ist gar nicht so sehr, wie schlecht das ist, wenn man es mit einer Sprache benutzt, sondern wie schlecht es tatsächlich nochmal obendrauf ist, wenn man irgendwie mehr, die Sprache wechselt regelmäßig. Ja. So. Und bei Mischformen ja dann sowieso. Aber selbst wenn man jetzt irgendwie öfter mal auf Deutsch was schreibt und dann auf Englisch was schreibt, also dass es dafür nichts gibt, außer das Keyboard zu wechseln, ist halt echt, das nervt mich tierisch. Aber es ist schon so, wenn ich einen Text tippe, dass, weiß ich nicht, 80% der Ersetzungen falsch sind. Das ist, also, okay. 80% nicht. Ja, wahrscheinlich tippe ich dann. Aber ist schon einige komplett absurde Ersetzungen kommen bei mir meistens. Ja, schon gut, meistens ist das Szenario, ich tippe einen Buchstaben falsch und er versucht dann falsch zu ersetzen. Mhm. Und das hilft mir halt nichts. Ja, das passiert mir, glaube ich, auch aufgrund der veränderten Keyboard-Geschichte, dann, aufgrund dessen, was er denkt, was ich schreiben will. Dann hätte ich es oft lieber das falsche Wort, weil das ist eine SMS, ich will eine Information rüberbringen und gar nicht das korrekt schreiben. Mein größtes Problem mit der deutschen Textersetzung ist tatsächlich Konjunktiv. So, also da macht er mir manchmal Umlaute rein, wenn keine Umlaute drin sein sollen oder umgekehrt. So aus Wurde wird Würde oder aus Würde wird Wurde. Ja. So, und also das funktioniert überhaupt nicht gut. Und so der Grammatikkram funktioniert auch nicht. Im Englischen gibt es also Zeug, das funktioniert da. Englisch funktioniert besser als Deutsch. Ja. Die schlimmsten deutschen Ersetzungen sind eigentlich, wenn er zwei Wörter ersetzt, was er auch macht. Ja. Und wenn wir schon bei den Pro-Tipps sind, ich glaube, wir haben es vor zwei Wochen schon mal gesagt oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn ihr euch aus Game Center in einen anderen Account einloggen wollt, dann geht es nicht in Game Center. Ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen hatten und ich hatte es schon wieder vergessen. Mhm. Und du musst in die Einstellungen gehen. Warum auch immer. Ja. Und dann musst du da auf deinen blauen Accountnamen drücken, der auch kontextfrei ist. Also wenn du da hingehst, dann, es könnte auch nur eine Überschrift sein. Ja, das ist ein Knopf oder ein drückbares Ding ist. Weil ich hatte mich aus Versehen mit meinem Sandbox-Account angemeldet. Mhm. Im normalen Game Center. Und jetzt hat der auch einen normalen Account, das ist sehr gut. Ja, dann hatte ich Angst. Mhm. Weil. Zu Recht. Ja, ich habe Lisa gefragt, die wusste das dann und aber sonst hätte ich echt. Bei mir besteht die Gefahr nicht, das zu vergessen, weil ich es ungefähr in der Woche 8-mal per E-Mail an Leute schreibe. Ja. aber noch ein zweiter Pro-Tipp in Sachen iOS 7, weil es neu ist und weil es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man oft wenn man oft WLAN hat eigentlich und unterwegs so ein bisschen datensparsam sein muss. Man kann für jede App die mobile Datennutzung einzeln abschalten. Achso, du meinst jetzt datensparsam im Sinne von Datenverbrauch. Volumenbewusst. Ja. Ich wollte nur die Buzzwords irgendwie unterscheiden. Ja, da kann man zum Beispiel hergehen und dann kann man so Apps, die jetzt tendenziell viel saugen würden, wenn sie offen sind, wo man denkt, sie saugen viel, einfach mal das mobile Netz entziehen. Dann ist es für die Apps so, als hätten sie kein Netz unterwegs und man fühlt sich irgendwie sicherer. Ja. Und wenn man es dann vergisst, dann ist man komplett, also das ist irgendwie auch so, an der Stelle ist man dann komplett allein gelassen, da gibt es keine Fehlermeldungen oder so. Es ist einfach so, plötzlich hat die App kein Netz mehr und warum findet man dann nur raus, wenn man aus Versehen nochmal in diesen Dialog reingeht. Aber was auch schön ist im Dialog, da steht bei jeder App dabei, wie viele Mobildaten sie schon verwendet hat. Ja. Also da fällt auch auf, wenn irgendjemand da dieses Volumen auffrisst. Also wenn mein iTunes Store da 260 Mikromanagement Megabyte gesaugt hat. Juhu. Ja. Das wollte ich schon immer machen mit meinem iPhone. Nee, du musst es ja nicht managen, du kannst es ja nur angucken. Musst du auch gar nicht hin, das ist weit genug weg, das ist ganz unten bei den mobilen Daten. Ich bin jemand, der sich nie traut, bei einem Dialog, den ich bekomme, auf dieses Häkchen nicht dieses mehr Nein. anzeigen zu klicken. Hm. Weil ich immer denke, vielleicht will ich ja irgendwann mal die andere Option wählen und dann weiß ich nicht wo. Ja, ja, aber das ist auf alle Fälle neu mit iOS 7 gewesen und ich habe das erst letztens entdeckt, dass das wirklich drin ist, beziehungsweise ich wollte es letztens eben mal verwenden, ja, weil cool. Dass ich nicht so an meine Volumenwarnung rankomme. Ja. Ja. Gut. Kommen wir zum Konsum. Und zwar können wir gleich anschließen an ein Thema, das wir. Ich will sowieso auf letzte Woche, aber eine kurze Bemerkung zu Magnetized, weil ich hatte es letzte Woche nur angespielt. Aha. Das Erstaunliche ist, es ist eigentlich identisch die Flash-App, die ich damals gespielt habe. Und da habe ich mich dann gefragt, warum sie so lange noch gebraucht haben, um die zu veröffentlichen. Aber okay, manchmal dauert es halt einfach länger. Vielleicht haben sie es mit Flash gemacht. Hat Spaß gemacht und das Witzige fand ich, dass man total den Dreh raus hat und dann ist eigentlich ziemlich simpel. Nach der Zeit. Ja. Gut. Aber jetzt zum Ein Callback an nächste Woche. Der andere Callback zur nächste Woche. Letzte Woche. Ich bin total durch. Broken Age. Ich habe letzte Woche schon geschwärmt und jetzt seid ihr auch beide durch. Ich denke, wir schwärmen weiter, außer Marcel hat jetzt doch noch Kritik. Also zunächst mal Vorabinformationen. Ich habe irgendwo gelesen, der zweite Teil soll im April kommen. Ach doch, so früh? Ja. Okay, krass. Ich glaube auch nicht dran. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber war wohl mal irgendwann geplant. Ich habe was von zweiter Jahreshälfte gelesen. Ja, ich schätze auch eher. Ja. Die Jahreszahl stand halt nicht dabei. Ja. Also ich habe auch keine Ahnung, wie weit waren sie denn mit dem Rest, wenn du die Videos anguckst, die natürlich, wo sie immer versucht haben, spoilerfrei zu sein, haben nur Sachen gezeigt, die aus dem ersten Teil waren. Ja. Also keine Ahnung. Ja, könnte schon sein, dass es schnell geht, aber mal gucken. Auf jeden Fall, wenn jetzt irgendwie hier Spoilerangst besteht, könnt ihr auch einfach zur nächsten Kapitelmarke vorspulen, weil wir werden jetzt vermutlich auch wieder mehr spoilern als letztes Mal. Erster Spoiler, Sie haben das, das Presseembargo geliftet. Ja, das ist jetzt kein Spoiler. Haben wir das letztes Mal nicht schon gesagt? Egal. Ja, das weiß ich nicht. Sie hatten sich ja letztes Mal schon geliftet. Ja, also Sie hatten ja dann schon irgendwie am Release-Tag irgendwie eingesehen, dass es keinen Sinn ergibt, weil eigentlich wollten Sie ja das Embargo bis zum 28. auch haben, wo Sie es dann tatsächlich auch verkaufen. Ja. Weil es besteht ja jetzt immer noch so diese Situation, dass man es noch nicht kaufen kann. Dass es nur für Bäcker quasi zugänglich ist, aber die Presse hatte natürlich auch alles gebackt und dementsprechend auch schon die ersten Reviews gepostet und irgendwann haben sie dann gesagt, so, bevor jetzt nur die Reviews posten, die absichtlich unser Embargo brechen, sagen wir, okay, lassen wir das mit dem Embargo und dann ging es los. Also ich habe viele Grafikglitches noch drin. Dom sagt immer, er hat überhaupt keine, vielleicht liegt es an meinem Gerät, ich habe halt das Retina MacBook. Ich hatte einen fiesen Audio-Glitch, aber Grafik keinen. Audio? Okay. Wenn wir schon bei also Glitches bei sind, dann können wir die nochmal so komplett sammeln. Ich hatte einen sehr nervigen UI-Glitch, der immer wieder mal passiert ist. Und zwar, man muss, um ans Inventory zu kommen, da links unten ins Eck fahren oder halt den Mauszeiger nach unten fahren, dass da links unten im Eck so eine Ecke auftaucht. Auf die muss man einmal klicken, damit das Inventory hochgeht. Und dann kann man was mit seinen Items machen. Jetzt, ich weiß nicht, ob es an manchen Locations lag oder ob es überall so gewesen wäre, aber bei manchen Locations ist dahinter nichts Klickbares gewesen. Bei mir ist sie und er oft dann losgegangen in die Richtung und meistens halt aus dem Bildschirm raus, wo ich eigentlich das Item verwenden wollte. Also ich musste dann öfter mal den Trick machen, dass ich erst irgendwo in die Nähe dessen klicken musste, wo ich den Gegenstand verwenden wollte und dann währenddessen das Inventory aufmachen, dass ich genug Zeit hatte, das Item dann noch während er oder sie aus dem Bildschirm gehen wollte, zu verwenden. Und das fand ich so ein bisschen gaga. Ist aber nicht wirklich immer passiert, war aber wenn dann sehr nervig, weil dann bin ich schon so ab und zu mal den Bildschirm dreimal hin und her gelaufen. Ich habe immer I gedrückt. Da gibt es einen Shortcut. Um das Inventory rauszuholen. Ich fand es nervig, dass es immer wieder verschwunden ist. Nach jeder Benutzung, weil meistens, wenn ich das mal aufmachen wollte, dann wollte ich verschiedene Sachen ausprobieren. Und das fand ich nicht so schön. Was ich toll fand, war, dass auf allen Ausgängen du doppelklicken konntest und dann geht er sofort zum nächsten Screen, dass du fast immer Space drücken kannst, um Dialoge abzubrechen und so weiter und Animationen. Wobei, soweit waren wir vor 10 Jahren auch schon mal. Ja, also, kann sein, aber das, ja. Das sind gute Details. Ja, also Es wurden ja gerne mal schon. Es hat lang gedauert, bis es soweit überhaupt war. Ja, ja. Ich will nur sagen, es ist keine Innovation, aber es ist gut, dass es so ist. Ja, also das war super. Es sind ein oder zwei Screens, da wo die Screens selber scrollen, wo es halt nicht geht, weil der Ausgang noch nicht sichtbar ist. Also in Cloud City zum Beispiel. Ja, also ich hatte in dem Raumschiff eben einmal die Situation, dass die Musik plötzlich aufhörte und stattdessen irgendwie so ein Brrrr kam die ganze Zeit und dann musste ich mal die App neu starten. Das ist der Wecker. Ja, wahrscheinlich. Ich war mir auch zuerst nicht sicher, ob es vielleicht, glaube ich. Nein, sie sagt doch dann, dass nein, sie das jetzt den nicht völlig erneuen Wecker anstellen will. Und ich fand den gar nicht erneuen. Aber nee, gut. Das war ein Ringbuffer, der zu voll gelaufen ist. Ich weiß, dass die anhören. Meine persönliche Empfehlung, um es zu spielen, ich würde auf jeden Fall mit Vella anfangen, also mit dem Mädchen. Und dann, wenn ich stecken bleibe, wechseln. Vella hätte ich es gesagt. Also auch viel. Nö, die heißt Vella. Vella, doch. Echt? Ja. Okay. Sie wird gerufen. Die Schwester ruft Vella. Ganz am Anfang. Stimmt. Stimmt. Ich würde das so nicht unterschreiben, weil ich war gerade von diesem dystopischen Anfang von ihm sehr angetan. Okay. Also es hat spielerisch nicht viel, also da gibt da nicht viel her, aber so es lässt sich ziemlich, es fühlt sich schön scheiße an und das ist gut. Also das ist gute Scheiße. Also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich hätte auch mit Vella angefangen. Ich habe mit Vella angefangen und halte es auch für den guten Weg, weil ich schon, also ich hatte so ein Motivationsloch gleich am Anfang von Und das hat man, glaube ich, nicht. Shay. Typen halt, Shay, genau. Wenn ich das gleich am Anfang des Spiels gehabt hätte, dann hätte es irgendwie schon ein anderes. Hätte das Spiel für mich anders gemacht. Außerdem ist die Story von Vella lustiger und abwechslungsreicher, finde ich. Und dann so zwischendurch zu Shade zu schalten, das ist, glaube ich, nett. Ja. Also. Naja. Shade hat die nervigeren Puzzles. Ja, die Puzzles fand ich insgesamt nicht besonders toll. Und es ging tatsächlich so weiter, wie es angefangen hat. Ich habe immer zuerst das Puzzle gelöst, bevor ich wusste. Ach, auch mit Vella tatsächlich. Ja, also ich hatte zumindest immer die Sachen schon da bekommen und wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll und habe dann später erfahren, was ich eigentlich damit tun kann. Ja. Also das ist lustigerweise, also zum Beispiel war nicht schwach. Diese Situation mit dem Lumberjack und der Weide, so, wo du dann irgendwie so diese Diskussion hast mit der Weide, so, also erst hast du die Diskussion mit dem Lumberjack, er würde gerne einen Stuhl machen, so, haha, Stuhl machen, ist auch einer der Witze. Stuhl. Ja, ja. Dann hast du die Diskussion mit diesem Baum und der sagt halt irgendwie, oh, total schrecklich, da macht er einen Stuhl draus, dann müsste ich ja kotzen. So, und dann weißt du so, ah, okay, dem muss ich irgendwie den Stuhl zeigen, dann macht er was und dann kann ich irgendwie den Harz wahrscheinlich auffangen. Ich hatte da den Eimer schon an den Baum gehängt und dann ganz zum Schluss hatte ich den Stuhl und dann, ja, okay. Aber du bist auch jemand, der überall durchgeht und alles anklickt, oder wie? Ja. Na klar, ich hatte die Frucht habe ich mit mir rumgeschleppt und dachte, wozu brauche ich die? Ich habe die jedem angeboten, keiner wollte sie haben. Ich musste nochmal hoch in Cloud City, weil ich keine Frucht mitgenommen hatte. Ja, so sollte es, glaube ich, sein. Und dann ist auch das Erlebnis gut. Ich wusste gar nicht, dass ich wieder hochgehen kann. Ich habe dem Bürgermeister den Eimer abgeschwatzt. Keine Ahnung, warum. Warum habe ich jetzt einen Eimer? Okay, ich habe halt jetzt einen Eimer. Bei allen Abschwatzaktionen habe ich immer alle Optionen gewählt, bevor ich die richtige gewählt habe. Also entweder das ist so reinprogrammiert, dass der Bürgermeister bei euch auf den Insult reagiert oder auf das Lob? Aufs Lob. Insult. Bei dir wirklich Insult? Ich glaube schon. Also bei mir aufs Lob. Ja. Also, nee. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist sowas, das macht dich aber ganz sophisticated oder sowas. Oder nein, das wird nicht. Ach ja, doch, stimmt. So ein bisschen umgekehrt. Okay, dann aber auch. Schade, weil das wäre ja ganz schön gewesen, wenn es einfach immer die dritte Option gewesen wäre. Ja, spätestens seit dem Navigator weiß man halt, klick dich durch die Stränge durch. Ja, aber dann spielen wir vielleicht auch einfach ganz anders. Also ich spiele halt einfach wahrscheinlich explorativer und weniger kombinatorisch. Ich klicke halt alle Sachen an, die es anzuklicken gibt. Und dann habe ich halt auch die Axt schon mal, obwohl ich sie noch nicht brauche. Na gut, irgendwie mitnehmen, was nicht nagelfest ist, ja klar. Aber ich hänge nicht irgendwie auf Verdacht mal alles an den Baum, so. Sowas mache ich nicht. Nee, ich dachte, ich will jetzt das Harz haben, klar. Aber warum ich das Harz brauche, wusste ich nicht. Das war halt machbar. Das wusste ich auch nicht ganz, aber wofür ich es dann verwende, war dann schon klar. Was ich mir so ein bisschen denke, ja, die Rätsel waren alle mau, im Sinne von, da ist jetzt nichts dabei gewesen, was jetzt besonders, aha, so gehört es, funktioniert. Gleichzeitig waren aber auch keine nervigen Rätsel drin. Ja, oder halt nur eins fand ich. Ich fand das bei dem Navigator fand ich ein bisschen nervig, da rauszufinden, was man da genau rumsticken muss, ist nervig. Ich fand das Timing blöd, dass ich dann Dass das auch noch Timing ist, aber auch irgendwie so die welche Grundlage du hast, wo du dann was, das fand ich ein bisschen nervig. Also ich fand das nicht so schlimm, weil das ja, wenn du das einblendest, deckungsgleich mit dem Schal ist, dann musst du einfach nur an den Stellen, wo das kurz. Ja, aber das war vorher so ein bisschen unklar, ob das wirklich so ist bei den Karten und das war so, wobei ich, das war so das, aber das ist so mein Maximalnerv gewesen. Alles andere war so easy cheesy und auch wenn, vor allem auch die schönen Sachen, wenn du so Rätsel so halb gelöst hast und dann mal was vergessen hast und wieder rausgehst und dann kommst du wieder hin, dann hast du es nach wie vor so halb gelöst und dann geht es da weiter und du musst nicht nochmal von vorne rumgurken. Also in dem einen Geschichte, wo du so ein bisschen außerhalb des Raumschiffs was machen musst. Da ist wirklich so, da kannst du, da hatte ich eigentlich Schiss gehabt, dass ich diesen Ding verbrauche und dann wieder neu holen muss oder sowas und den ganzen Scheiß. Also alles Nervige haben sie auch weggelassen und deshalb bin ich eigentlich, finde ich es ganz gut. Also ich fand das jetzt auch nicht schlimm und die Story durch den Cliffhanger, die versöhnt einen auch sehr mit den anderen Sachen. Also also ich finde, der macht super neugierig und ich kann mir gar nicht vorstellen, warum sie das komplett haben veröffentlichen wollen, weil dieses, ich finde, die App hört genau an dem Punkt auf, wo sie aufhören soll und das ist super, da gibt es einen zweiten Teil und auf den warte ich jetzt und jetzt ist spannend, jetzt will ich wissen, wie geht's da weiter und was hat das alles miteinander zu tun? Ich finde es gar nicht storytechnisch gut, dass es da aufhört, sondern ich finde es gut aus dem Gesichtspunkt von, das kann man in einer Sitzung durchspielen. So, also das sind diese 4 Stunden, die kann man sich mal irgendwo aus dem Rücken schneiden und am Stück irgendwie runterreißen und dann macht das auch Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall meine Aha-Momente dann zum Schluss, wo ich dachte, so viel habe ich gar nicht rein interpretiert vorher. Also ich dachte ja, Shay wäre der Elder. Achso, jetzt bin ich das zweite Mal ins Wort gefallen. Aber ich auch. Ja. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Wir spoilern sonst eher. Ich hoffe, ihr habt geskippt. Ja. Was ich sagen wollte ist, ich habe eigentlich Angst. Ich habe Angst für den zweiten Teil. Ich würde ihn vielleicht am liebsten gar nicht spielen, weil ich habe so ein bisschen im Kopf alles, was ich mir so ausdenken könnte, wie man das Ganze irgendwie auflöst und macht. Und das ist so viel vielfältiger als wahrscheinlich das, was dann rauskommt. Also da habe ich ein bisschen Schiss davor. Ja, ernsthaft. Vielleicht spiele ich den zweiten Teil gar nicht. Also der Abspann war auch, im Abspann kommen ja alle Bäcker vor. Ich meine, weiter als AA konnte man da nicht zugucken, weil es ist irgendwie kannst, so langsam. Das Lustige ist, du kannst scrollen im Abspann tatsächlich und du kannst deinen Namen eingeben und dann wird der gehighlightet. Ach, man könnte tippen. Ich bin nämlich in den Modus gekommen und dann konnte ich mit Pfeiltasten hin und her laufen, was halt nur langsamer ging als alles andere. Ja, gedacht, nee, du kannst, das ist ein Debug-Glitch. Mit Scrollen kannst du also tatsächlich so. Ich bin nicht mal bis zum Inertia Bäcker Scroll gekommen beim Abspann. Und du kannst deinen Namen eintippen, dann wird er gehighlightet. Ist auch ein bisschen langweilig, ist nur Text. Ja, da ist jetzt also keinerlei Schnickschnack. Da gab es schon man kann einen Pixel-Modus einstellen, den ich aber nicht besonders toll finde. Pixel-Modus? Du gehst bei der Screen Resolution auf 640, dann gehst du, glaube ich, auf die Tastaturbelegung, dann sind da Vella und Shay zu sehen, auf die musst du draufklicken. Und dann erscheint da so ein Button, wo man auf Pixel-Modus stellen kann. Danach darfst du auch die Resolution wieder zurückstellen. Am besten, ihr recherchiert das mal mit Google, da okay, Easter Egg. Ist echt schwer. Easter Egg und dann wird alles so mit 32 Farben pixelig dargestellt und aber gerasterte Farben. Also ist es ein Filter oder ist es tatsächlich? Es ist ein Filter und dadurch, dass es ein Filter ist, wirkt es halt nicht wie Retro und ist auch nicht besonders lustig. Aber ja, als Easter Egg finde ich es nett. Ja, muss ich mir mal angucken. Oder halt Videos davon. Ist ja auch immer so. Muss man ja nicht immer live sehen. Ja, aber ein schönes Adventure. So kann ich fand das Rätsel mit dem Tempel, das hat mich tatsächlich, also da hatte ich ein echtes Aha-Element, weil ich den Apfel halt noch nicht hatte. So, und dann muss ich halt wirklich überlegen, so, was ist da, was könnte das sein? Ach ja, wahrscheinlich muss ich so ein Apfel werden Ding und da gibt es doch die Äpfel und dann bin ich nochmal zurückgelaufen und einen Apfel geholt. Ja, und den Apfel habe ich halt geholt, weil da drunter war dieses Nest, was leer war und es war klar, ich komme nicht an den Apfel ran. Und da fand ich das Absurdeste, wenn du den Baum wieder hochkraxelst, kraxelst du bis in die Krone hoch, da wo die Äpfel sind und hüpfst dann runter. Aber nein, ich komme nicht ran. Also das war einfach, aber das muss ich echt sagen, wir haben auch drüber geredet, welche Figuren sind uns denn im Gedächtnis geblieben. Und diese beiden Wärterinnen fand ich super. Ja, die waren super. Also die waren super geschrieben und super gesprochen, schöne Stimmen und dann dieses Rätsel von York oder wie. Ja. Das war sehr nett. Ja. Die Highschool. Also die mochte ich am liebsten von allen. Die Highschool Religious Fanatics. Bei den Bäumen mochte ich den aus dem Prototypen lieber. Der hatte fast für mich den lustigeren Dialog. Da gab es auch einen, was? Ja, das war halt der Dialogue Tree. Ah. Der hieß Dialogue Tree. Okay. Also in einem Adventure hast du ja so einen Dialogbaum. Ja, ja, ja, ja. Und haha, Dialogue Tree. Ha. Ja. Und den gibt es ja jetzt aber nicht mehr. Nee, der wurde jetzt ersetzt durch den Ranty-Baum. Klar. Ranty-Kotzi-Baum. Das war ein bisschen schade, dass der Holzfäller so blass geblieben ist. In dem, ich war auch, du hast mich so angefixt auf diesen Holzfäller und dann fand ich ihn, ja, verfügbar super Stimme lustig erkannt und das war ganz nett, aber der hat ja so wenig. Naja, aber er hat diesen großartigen Stuhl-Joke. Warum, was verlässt mich da? Ich muss Witze erklären für 100, bitte. Naja, das ist das gleiche wie im Deutschen. Stuhlgang. So, und I feel a stool coming. So. So. Ja. That came out wrong. So. Ja, alles came out wrong, was er gesagt hat. Das war ganz gut. Also dieses, so, ja. Ja. Ah, verstehe. Okay. Mhm. Gut. Einmal Pipi-Kaka-Humor für 300. Aber Broken Age kann man definitiv empfehlen, finde ich. Es ist ein sehr modernes, sehr gutes Adventure aus meiner Sicht. Ja. Ja. Und wenn ich bedenke, wie wenig ich in letzter Zeit noch mit Adventures anfangen konnte. Und bei Broken Age habe ich wirklich Spaß dran gehabt, weiterzuspielen. Ja. Aber dann guck dir vielleicht auch mal The Wolf Among Us an. War das noch nicht getan? Ja, aber ich weiß nicht. Walking Dead fand ich zum Beispiel sehr spooky und so, aber die Art und Weise zu spielen war jetzt nichts, was mich angefixt hat. Mhm. Und Wolf Among Us, sagt man ja, ist ähnlich von der Art und Weise. Ja, so ein bisschen auch Broken Age-ig, finde ich. Okay. Also echt? Vergleichsweise ja. So ein bisschen näher an Broken Age als. Ja, ja. Ein bisschen gorier aber auch. So. Ja, ja. Nun ja. Bisschen gorier als Broken Age. Up for grabs. Genau. Kommen wir zu was vermutlich nicht so gory ist, nämlich ein Brettspiel. Ja, ich habe tatsächlich mal wieder ein. Ich war im berühmten Bödefeld, was ich so gerne. Ja. Meine Frage zu Bödefeld war: Ist das wirklich eine Stadt oder besuchst du eigentlich den Menschen Dorf aus der Sesamstraße? Nein, das ist ein Dorf. Ja. Das hatten wir, glaube ich, bestimmt schon mal geklärt. Ja, das hatten wir vor zwei Jahren schon mal. Oder okay, so. Also ein neues Detail, was ich noch nicht wusste, war: Man kommt, wenn man nach Bödefeld fährt, durch Meschede. Das ist so die letzte, ja, letzte Haltestelle vom Zug. Hat aber nichts mit Eschede zu tun. Nee. Mhm. Und der Klaus-Jürgen Wrede kommt aus Meschede. Ah. Das ist der Erfinder von Carcassonne. Ah. Das war nicht lustig. Tja. Ja. Ja. Wundert mich nicht, dass er sich eine schönere Stadt erträumt hat. Ja, Bödefeld, genau. Und da durfte ich das neue Kartenspiel von Ravensburger spielen, das Abluchsen heißt. Und das hat mich total begeistert. Ich weiß gar nicht, warum. Was selten ist, weil es wahrscheinlich so, ich muss euch das auch mal mitbringen, weil es so simpel ist und so einen Knick hat im Knick, im, was man tut. Also ich stand erstmal die ersten drei Runden wieder Ochs vor dem Berg und wenn man es dann erstmal gerafft hat, es hat eine super coole Dynamik und ist eigentlich super simpel. Abluchsen heißt es mit 2x. So wie der Lux. Von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling. So wie der Lux mit 2x. Sehr gut, sehr gut. Nein, ich dachte schon. Schöner Deutsch mit den Fanbis. Ja. Lustig ist, dass auf dem Schachteltext da steht, ihr könnt Karten hamstern und mopsen. Aber auf den Karten selber ist immer ein Lux abgebildet. Ja. Genau. Also das hat mir viel Spaß gemacht. Schön, schön. Gibt es bei Amazon für 14,95 gewöhnlich versandfertig in 3 bis 4 Tagen. Ja, und in jedem Spieleladen, schätze ich. Ja. Gut, gut. Ich möchte dann kurz, und das wirklich nur kurz, weil das kam jetzt hier auch schon diverse Male ausführlich zur Sprache, nochmal kurz sagen, dass ich gerade eine extreme XCOM-R Enemy Unknown-Phase habe. Das auf dem iPad wirklich ein sehr schönes Spiel ist. Wir erinnern uns, es ist eine eine rundenbasierte Strategie, Aliens-Abschieß-Simulation, wo man irgendwie so unterwegs mal techen und researchen und seine Basis bauen muss und dann halt immer so Missionen hat, in denen man gegen Aliens kämpft. Wann gab es das letzte Update? Weil sonst hast du ja auch die grandiose Zukunft vor dir, dass die letzte Mission komplett im Dunkeln stattfindet, falls es kein Update mehr gab seitdem. Es gab vor kurzem ein Update wegen iPad Mini, aber ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Ja, iPad Mini war das einfach abgestürzt ist. Also auf dem iPad Mini hast du halt so Crashes, dass das überhaupt nicht mehr läuft. Und auf dem Air und war es einfach alles schwarz. Das letzte Update, 22. Oktober. Oh oh. Vielleicht hast du ja noch Glück. Vielleicht machen sie ja noch ein Update. Ansonsten musst du bevor der letzten Mission irgendwie auf ein altes iOS-Gerät wechseln. Aber. Ja. Hm. Ansonsten super. Ja, ich bin auch schon ziemlich weit, glaube ich. Nun ja, doof. Dann wollte ich ganz dringend was empfehlen. Und zwar sind wir wieder in der Kategorie Martin empfiehlt Kickstarter. So nämlich dieses Mal Outer Lands. So, das hört sich jetzt nicht spannend oder bekannt an, aber wenn ich jetzt sage Area 5, dann vielleicht doch schon mehr. Und wenn ich dann noch sage Co-op und One-Up-Show, dann sage ich, quasi schon alles, weil es geht darum. Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Ich trauere Ihnen auch sehr nach und habe regelmäßig diese Nostalgie nach der One-Up-Show, die es übrigens mittlerweile komplett auf YouTube gibt. Ah. Das nur am Rande. Aber diese Menschen, die damals die One-Up-Show produziert haben und dann Co-op gemacht haben und von da aus auch weiter dann noch die Making-of-Dokumentation zu Last of Us gemacht haben. Und haben wir darüber eigentlich nicht gesprochen? Über was? Über die Making-of-Diskussion von Last of Us. Nee, haben wir nicht. Ja, scheiße. Ich habe die nämlich nicht geguckt. Ja. Bisher. Ich habe mich so gefreut, dass die gibt und dann habe ich gesehen, dass es ja auf der CD auch drauf sein soll. Von angeblich. Area 5 gemacht. Und das die muss ich gucken. Warum? Ja. Was machen wir hier eigentlich? Ja. Und sie haben außerdem I Am Street Fighter auch gemacht. Das ist eine Dokumentation zum 20. Geburtstag von Street Fighter. Eine Stunde 30 oder sowas. Ja, ja. Ist aber auch sehr gut. So. Und diese netten Herren, die kann man jetzt unterstützen auf Kickstarter. Sie möchten nämlich eine 6-Episoden-Dokumentarserie machen über Videospielkultur. Nach dem Vorbild von This American Life und Indie Game The Movie und also so eher ein erzählerisches Format, aber in Episoden, die sich jeweils um ein Thema kümmern. Eins der Themen soll irgendwie so Restauration und Erhaltung von Videospielen sein und sie haben schon Ideen für alle anderen. Man kann da aber jetzt noch mit abstimmen und beeinflussen, was sie tatsächlich machen. Zum Beispiel Speedruns oder irgendwie Let's Player sind auch im Programm und so solche Sachen. Und man kann da jetzt einsteigen und so ein bisschen auch die Richtung bestimmen. Sie sind jetzt bei 100.000 von 210.000, was sie wollen. Und das läuft noch 24 Tage, sieht also ganz gut aus. Und ich bin da zuversichtlich, dass was Gutes bei rauskommt. Ja, ich auch. Die machen einfach coole Videobeiträge. Außer One-Up-Show auch nachgucken, falls ihr noch keine einzige gesehen habt, auch die Co-ops. Die Spiele sind zwar jetzt ein bisschen älter, das aber lohnt sich trotzdem. Das lohnt sich einfach, weil sie haben einfach ein super schönes Format gemacht, total kurzweilig, nicht irgendwie zu breit bei irgendwas und Spaß. Selbst die Werbung hat Spaß gemacht. Ja. So, sie haben halt dieses Format perfektioniert, wo du eine Redaktion von so einem Videospiel Test-Dings, also das ist ja keine Zeitschrift gewesen, sondern das war ein Blog oder eine Webseite, je nachdem, wie man es sieht, so irgendwie persönlich macht und irgendwie identifizierbar und einfach so diesen Zugang da. Also sie haben quasi die Multimedia-Leserbriefe der PC-Player perfektioniert. Den Teil. Ja, und der andere ist halt so, diese einfach so, mich interessiert dieses Spiel und ich finde es spannend, haben sie immer schön zusammengeschnitten mit irgendwelchen Outdoor-Szenen von San Francisco oder so, wo sie halt drüber quatschen und immer eigentlich, also immer eine schöne Kameraführung und Perspektive und zwischendurch dann trotzdem Live-Content von den Dingern und also wirklich einfach Episoden, wo sie irgendwie ihre Halo-Matches schön gegen das Bungie-Team planen und solche Sachen. Also das ist alles großartig, muss man sich angucken. Ja, das ist ganz großes Kino. Ja. Und Becken auf Kickstarter, ganz wichtig. Ja. Jo. Und dann als letztes Thema, so bevor ihr dann tatsächlich keine Freizeit mehr habt, weil ihr dann alle auf Blizzard.com geht, Hearthstone ist jetzt in der Open Beta. Ja. Hearthstone. Wir erinnern uns, es ist gewissermaßen Magic in Casual. Also Magic the Gathering, sprich, es ist das neue Trading Card Game von Blizzard, das dann irgendwann nächstes Jahr, nee, dieses Jahr vielleicht dann auch rauskommt. Und für iOS wahrscheinlich später. Für iOS So. Wahrscheinlich später mal gucken. Auf jeden Fall jetzt in der Open Beta für Mac und PC. Und das wird, glaube ich, viel Arbeits- und Freizeit verschlingen die nächsten Jahre. Ja, definitiv. Also guckt auf eigene Gefahr rein. Ich habe inzwischen einen Monat Abstinenz. Ich glaube, ich brauche mir so einen Chip, müsste ich mir machen. Falls ihr da reinguckt und Orientierung braucht, auf haashead.com gibt es so eine Community, die diskutiert über verschiedene Kartensets und so weiter. Und da könnt ihr euch auch so mal einen Kartenstapel, der nichts kostet, aber trotzdem gut Leute schlägt, zusammen basteln, wenn die in der Beta jetzt nicht schon wieder zu viel geändert haben. Aber das hilft, so ein bisschen Anregungen zu bekommen, weil am Anfang ist man trotzdem ein bisschen verloren. Ja. Aber macht's lieber nicht. Auf eigene Gefahr. Wenn ihr da mal wieder schlaft, dann hören wir uns auch wieder. Ich höre mal auf dich. Gut. Ansonsten haben wir dann quasi nichts mehr zu melden diese Woche und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr nicht gerade Hearthstone spielt, sondern Zeit habt, um die Fanboys zu hören. Jo, macht's es gut. Wiedersehen. Winke, winke. Papa. Come on, Adam moves. Hate this game. That seems to be the problem. It's just this stupid Candy Crush game. I just can't get past this level. It's driving me nuts. Well, don't panic. We'll get through it together. Matt? Okay, what are we looking at here? Well, I gotta clear all the jelly, but it's impossible. All right. Screw it, I'm just going to buy the lollipop hammer. Yeah, you don't need to buy the lollipop hammer. Look right there at the bottom. You got five in a row, five orange guys. You line them up, and then you get the chocolate sprinkle ball. How did I not see that? Well, it doesn't matter. Just go ahead, swipe it. Get that chocolate sprinkle ball out of the way. Bang, chocolate sprinkle ball. Whoa, it is on now. I can take out everything with this. No, don't use it yet. Just think for a second. Look at the colors. Which color do you see the most? Red. That's right. Little red jelly beans. Little tiny red jelly beans. Yeah, little red hot tamales. So, now what? Swipe the chocolate sprinkle ball into the red jelly bean? Exactly. Try it. Tasty. Sugar crush, bitches! All right, now what do I do? All right, settle down. Just listen. You hear it? Sprinkle balls. Sprinkle sugar crush, sprinkle balls. Chocolate crush, sugar crush, sprinkle balls. Red jelly beans. Red tamales. I did it! I cleared the jelly! I'm proud of you. Welcome to level 7. I got you this far. The rest is up to you. Thank you, kind stranger, but who are you? My friends call me Candy.